In dem Dialog haben Sie einige Nomen mit den Endungen technisch oder mäßig gehört. Diese Suffixe haben die Bedeutung im Kontext von oder was etwas betrifft. Die Ausdrücke mit technisch oder mäßig werden in dieser Bedeutung synonym verwendet. Sie sind Phänomene aus der Alltagssprache. Arbeitstechnisch, urlaubsmäßig. Manchmal steht zwischen dem Ausgangswort und dem Suffix ein sogenanntes Fugen-S. Die Arbeit, arbeitstechnisch. Üben jetzt Sie. Welches Wort mit der Endung mäßig oder technisch passt an der Stelle des ersten Signals? Antworten Sie nach dem zweiten Signal. Nein, ich kann leider nicht mit zur Feier. Sieht es bei mir momentan ganz fürchterlich aus. A. Zeitmäßig. B. Ernährungstechnisch. A. Zeitmäßig. Sprechen jetzt Sie nach dem Signal. Ich glaube nicht, dass man damit Geld verdienen kann, aber schreibe ich total gerne Gedichte. A. Geldmäßig. B. Hobbymäßig. B. Hobbymäßig. Was sollen wir Karl nur zum Essen anbieten? Ist er sehr schwierig. A. Essenstechnisch. B. Freizeittechnisch. A. Essenstechnisch.